sonst meist bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Im Norden kurze Gewitter möglich, Temperaturen 3 bis 8 Grad, im Bergland um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, im Tagesverlauf Schauer und vereinzelt Gewitter, 4 bis 8 im Bergland um 2 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit: deutsche Nordseeküste, West 5 bis 6, Böen 8. Deutsche Ostseeküste, östlich Fehmarn, West bis Südwest 6 bis 7, Böen 9. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Deutschlandfunk und D-Radio Wissen, 1.05 Uhr die Verkehrslage. Vorsicht auf der A9 Nürnberg Richtung Halle-Leipzig. Zwischen Bad Berneck im Fichtelgebirge und Markt Schorgast besteht eine ungesicherte Unfallstelle. Und auf der A27 Bremerhaven Richtung Walsrode fährt zwischen Bremen-Überseestadt und Bremer Kreuz ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Deutschlandfunk. Nachtradio. In der Sendung Blues zur Nacht hören Sie heute Jimmy Duck Holmes und das Blue Front Café in Bentonia, Mississippi. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Bentonia, knapp 35 Kilometer nordwestlich von Jackson, der Hauptstadt des Bundesstaates Mississippi. Der Zug. Dieser Zug hat hier noch nie gehalten. Der City of New Orleans, von Chicago über Memphis bis in die Hafenstadt in Louisiana, hält nicht in einem 500-Seelendorf. Mehr Einwohner wird Bentonia nicht haben. Aber immerhin drei Bluesmusiker, die die sogenannte Bentonia School of Country Blues brächten. Naja, eigentlich nicht brächten, sondern entfalteten. Es gibt James, Jack Owens und Jimmy Duck Holmes. Es gibt James und Jack Owens sind eine ganze Weile tot. Es gibt James, geboren 1902, starb 1967. Jack Owens wurde für einen Bluesmann recht alt. Geboren 1904, verstarb er 1997. Mitten in Bentonia, gegenüber dem Bahnhof, zwischen einer alten Baumwollmühle, die jetzt eine Autowerkstatt ist, und einem geschlossenen Lebensmittelgeschäft, ein Gebäude aus Schlackenbeton, die untere Hälfte verwaschen blau, die obere grau, das Blue Front Café. Yeah, well, pizzas, smoking or drinking. I don't do pizzas, drinking or smoking. Das Blue Front Café spielte eine durchaus entscheidende Rolle im Mississippi Blues. Deshalb auch ist es erwähnt mit Marker auf dem Mississippi Blues Trail. The Mississippi Blues Trail, the key to hundreds of landmarks across the state of Mississippi. Hi, this is B.B. King. Welcome to the Mississippi Blues Trail. Der Inhaber des Blue Front Cafés ist Jimmy Duck Holmes. Yep, my name is, my birth name, given name, Jimmy Holmes. And somewhere down the line, I was given the alias of Duck. And after I started playing blues music, they started calling me Jimmy Duck. Jimmy Duck Holmes, and that's even until today. Jimmy Holmes. Irgendwann nannte ihn dann jemand, als er anfing mit dem Blues, Jimmy Duck Holmes. So wird er bis heute genannt. 64 ist er inzwischen. Born and raised right here, never left for anything other than a visit. Geboren und aufgewachsen hier, niemals weg gewesen, niemals etwas anderes gesehen. Wir sind nicht mehr im Delta. You mean right here? Where we are situated now is pretty much about 14. Sie meinen hier, wo wir sind? Wir sind mehr oder weniger 14 Meilen südlich des Anfangs des Deltas. Natürlich waren hier, ja, rare Musiker im Blue Front, weil wir hier in der Nähe des Deltas waren. Because it was one of the main venues, even though we're pretty much just a little bit south of where the Delta actually began. Solche Schuppen, keine negative Konnotation, überhaupt nicht. Solche Schuppen nannte man und nennt man immer noch nach wie vor, wenn es sie hier und da noch gibt, Juke Joint. Right. I've been Juke Joint, which was started by my parents. Genau. Meine Eltern machten dieses Juke Joint 1948 auf und ich betreibe es seit 1970, aber ich bin hier drin aufgewachsen. But as far as I can remember, I pretty much grew up here. Seine Schule, sagt Holmes, sei die Gemeinde gewesen. Volksschule, Mittelschule, Senior High School. Andere behaupten, er sei auf dem College in Jackson gewesen, wie seine neuen Geschwister sowie die vier Kinder der verstorbenen Schwester der Mutter, weil die Eltern, Sharecropper, Farmpächter eigentlich, ein perfides System der Abhängigkeit nach der Segregation. Dann eine kleine eigene Farm, weil die Eltern also mit dem Blue Front ein paar Dollar gemacht hätten, die es den Kindern ermöglichte, das College zu besuchen. Somebody loan me a pencil and paper so I can write down my woman's time. Well, I want to show her to it black and white so she can't say I'm lying. Well, it was sometime in April, way back in 2001. Yeah, it was sometime in April, way back in 2001. Well, I walk up on her, an old man. Man, look like they was having fun. You know, right then I quit her. But she begged me to take her by. Yeah, you know right then I quit her. But she begged me to take her by. Well, you know I said I just can't do it. I done caught you in that. darling, stop your begging. It ain't gonna do no good. Yeah, you can stop your begging. You know it ain't gonna do no good. You know I wouldn't take it back, honey, even if I could. I wanna go. Yeah, you can go it all, girl, and do what you wanna do. You'll never find another man like I do. I didn't mean to do you wrong. You cry, Lord, have mercy. I didn't mean to do you wrong. Girl, let that joker give you a home. Die Landschaft traumhaft. Grün, sanft geschwungene Hügel, Wald, Wiesen, ein Bach. Von Robert Johnson, immerhin in dieser Gegend geboren, südlich von Jackson in Hazelhurst. Von Robert Johnson hatten sie hier nicht viel mitbekommen. No, no one heard of him. He played a unique style of music. Nein, so Jimmy Duck Holmes. Nicht mehr, als ich von ihm gehört hatte. Er spielte zwar auch einen einzigartigen Stil, aber ich kann nicht mal sagen, ob er hier durchgekommen war. Doch ich beziehe mich auf Skip James, Nehemiah James, wie er eigentlich hieß, Jack Owens natürlich, Henry Stuckey. Das waren die, die den Bentonia-Stil erschufen. Und der, der ihn tatsächlich erfand, war dieser Henry Stuckey. Eine Frau kommt auf ihn zu. Seine Schwester. Aber nicht meine älteste Schwester, so Holmes. Früher gab es im Blue Front warmes Essen, selbstgebrannten Whisky und ein Herrenfriseur war ebenfalls im Blue Front. James St. Thomas war hier gewesen, Sonny Boy Williamson der Zweite. Skip James möglicherweise, Jack Owens hatte eine Zeit lang ein eigenes Juke Joint in Bentonia. Jimmy Duck Holmes. Well, way of survival. And Die Juke Joints waren, nun, wir sind Hinterbliebene. Bluesmusik und die Gitarrespieler, das waren Wege weg aus dem Baumwollfeld. Nicht für alle, aber eine Menge brachte es weg aus den Feldern. Manche schafften es nicht und ich würde sagen, für jeden, der es schaffte, gab es 10, die es nicht schafften. Jack Owens hätte es schaffen können, aber er entschied sich, nicht aus Mississippi wegzugehen. Er war großartig, aber er wollte nicht weg aus Mississippi und zwar keinesfalls, weil er nicht gut genug war, sondern weil er nicht woanders spielen wollte. Hat er, Holmes, in den Feldern gearbeitet? Oh man, have I worked in the field? Mann, ob ich in den Feldern gearbeitet habe? Jeder hatte in den Feldern gearbeitet. No, everybody hadn't worked, because I was telling the young ladies earlier, a lot of people think milk come out of the store, think eggs come out of the store. They are only retailed out of the store. They come from somewhere else. Nicht jeder. Viele dachten, das habe ich neulich noch einer jungen Dame erzählt, die Milch käme aus dem Laden, die Eier außerdem, sie kamen woanders her. I actually come out of the field working for money. 1972, because after I started running this in 1970, I'm a little bit wrong. I come out of the field in 1975. Ich, sagte er, bin 1975 aus den Feldern gekommen. If you keep living, you gon' get old someday. If you keep living, you gon' get old someday. You gon' look in the mirror, you gon' be ball of gray. They said on nothing get old but clothes. We know that's a lie. Set on nothing at all but clothes. You know that's a lie. If you keep a living, you gonna get old and die. They say age ain't nothing but a number. Nothing get old but clothes. They say age ain't nothing but a number. Nothing get old but clothes. If you keep on living, you sure gonna get old. Might be fast, but old man know the way. You know a young man might be fair, but old man know the way. If you keep living, you gonna get old someday. You better have your fun while you're young. I say you better have your fun while you're young. When you keep on living, you're gonna die and you're done. 14 Kinder, 5 Zimmer, eines der Zimmer war die Küche. So basically, 4 rooms, 14 kids. It was a lot of doubling up and tripling up when we were sleeping. Double up, triple up, you know. Sometimes before it was in the bed, 2 at the top and 2 at the bottom. Manchmal seien sie zu viert in einem Bett gewesen, 2 oben. 200. But it made men and women out of us. 1957 bekam er seine erste Plastikgitarre zu Weihnachten. Die hielt nicht lange. 1964-65 bekam Holmes eine zweite. 1974-75 die dritte. Die spielt er immer noch. Als er seine erste Gitarre bekam, 1957, das war die Hochzeit des Rock'n'Roll. Right. So I was determined to play like Elvis. Genau, und ich wollte spielen wie Elvis. Doch ich glaube, es war eine Vorsehung oder diese Musik war nicht für mich gemeint. Ich erwischte mich immer wieder dabei, wie ich beim Bentonia-Stil landete. Nicht, dass das meine Wahl gewesen wäre. Es lag eher daran, dass ich mit Jack, gemeint ist Jack Owens, rumsaß. Jack und Henry Stuckey, die brachten mich zu diesem Stil und ganz egal, was ich versuchte, ich landete immer wieder beim Bentonia-Stil. 64, seine zweite Gitarre, war die Hochzeit der Folkmusik. Right, and a little bit of soul had begun to come on the scene. Ja, und ein kleines bisschen Soul war bereits zu sehen. Und Doo-Wop und so weiter. Right, right. But I never had an interest in playing on Doo-Wop. Never really had an ambition. Genau, aber die Ambition, Doo-Wop zu spielen, hatte ich nie und auch keinen Soul. Wie ich sagte, meine Ambitionen für Rock'n'Roll, das konntest du nicht alleine machen, solo, nur mit dir. You more or less can do that solo, you know, by yourself. Und seine dritte Gitarre, 1974-75, das war nach dem, was sie Bluesrock nannten und darüber hinaus die Zeit, in der man in Los Angeles oder New York schon schönes Geld mit Musik verdiente. Right. But by that time, this guy had took me on his arm. Bentonia-Style. Ja, aber da hatte er mich längst am Arm gepackt, der Bentonia-Stil. Längst konnte nicht mehr weg. Er kam jeden Tag. Ich glaube, durch einen Akt Gottes, der wollte, dass ich lerne. Aber er wusste nicht, wie er mich lehrt. Er sagte, sieh mir zu. Er konnte nicht sagen, das ist ein C oder ein E oder ein A. Das konnte er nicht, aber er wollte, dass ich lerne. Und er kam und sagte, sieh mir zu. Das klappte. Run this note, he would tell me to watch him. It works. Molltönung, bestimmte Stimmung, andere Akkordstimmhaftigkeit. Jimmy Duck Holmes holt seine Gitarre, die aus den Jahren 74, 75. Like I say now. Das klingt sehr einsam. Ja, das ist es, was den Stil so einzigartig macht. Aber ich weiß es nicht, das sollen die Professoren entscheiden. Bitonian style of music, that's all I know now, you know, and they started calling it open knee, but those guys call it cross note. Das sei der Bentonia-Stil, alles, was er wisse. Offenes E. Die Professoren, solche Leute, nennen es cross notes. Und der Song? Devil Blues, some say Devil Woman, or Devil Got My Woman. But like I say, that guy did a version of it, Jack and one. Henry Stucker did a version of it. Skip James did a version of it. Who actually did the first one, I don't know. But now the music is pretty much the same. Das war der Devil Blues. Einige sagen Devil Woman oder Devil Got My Woman. Jack Owens hat eine Version davon gemacht. Henry Stuckey hat eine Version davon gemacht. Skip James hat eine Version davon gemacht. Wer von ihnen die erste? Keine Ahnung. Aber die Musik ist fast immer die gleiche. Skip James hat Holmes nie getroffen. 1970 starb Holmes' Vater. Seitdem macht er erwähnte es, das Blue Front. 1972 rief Holmes das Bentonia Blues Festival ins Leben. Das hielt sich bis Mitte der 90er und wurde 2006 dann wieder aufgenommen. Seine Schwester, die ins Blue Front kam, startete in Marks, Mississippi im Jahr 2000 ein Festival für Blues- und Gospelmusik. Von Bentonia bis zur Mutter aller Flüsse sind es gut 1,5 Stunden. Marks, Mississippi, ist eine halbe Stunde östlich von Clarksdale. Marks ist bekannt, weil Dr. Martin Luther King hier 1968 seine Poor People's Campaign begann. Jimmy Duck Holmes hat 4 CDs gemacht, erschienen 2006, 2007, 2008 und 2010. Entstanden sind sie alle wesentlich früher. Teilweise bis zu 3 Jahren. Entstanden sind sie darüber hinaus, fast alle in seinem Laden. Einmal kam der Regen, es regnete durchs undichte Dach und ein Gebäude aus Schlackenbeton und einem Boden aus Zement ist zwar eine gute Echokammer, aber der Regen wird gehen, sagte Holmes, und die Aufnahmen sind wunderbar. Them your main two fingers right there. And if you put say if you got them two fingers there locked up, you gonna miss something. Yes, I've got a little red rooster. Too lazy to crow for days. Yes, I've got a little red rooster. that I rolled in here. But you know, it keeps all my hands satisfied. You know it every way. That's it. That's it. Eine elektrische Gitarre, meint er, nehme in diesem Stil etwas weg. Die zwei Songs, die er spielte, der zweite war Little Red Rooster, allerdings mit einem modifizierten Text, haben es um die Welt gebracht. Professioneller Musiker war er seiner Meinung nach nie. Oh yeah, yeah, yeah. Ich musste arbeiten. Als Musiker hätte ich nicht überleben können. Ich bin in Rente jetzt. Er war im Schulsystem. Er hat mit den Eltern gearbeitet, wenn die Kinder in der Schule waren. Das Blue Front ist eines der wenigen Juke Joints, die noch existieren. Nie geschlossen gewesen. Bier, Drinks, kleine Snacks. Die Juke Joints früher, die hatten eine andere Bedeutung. Yep. Sie waren Zuflucht, Zuhause, Zusammensein. Samstags und sonntags nach der Kirche, samstags nach der Arbeit. In dem Song heißt es zwar The Eagle Flies on Friday, aber das war in Chicago. Der Adler, der Dollarschein, flog manchmal am Freitag über die Theke, aber die meisten arbeiteten samstags und so flog der Adler bei uns erst am Samstag. But now most of the people around here, the eagle didn't fly until on Saturday. Die Tür stand allen offen, aber weiß und schwarz, das waren zwei Seiten der Gleise. Heute kommen alle. The Blue Front Cafe, for what it means, then and now. Now, the Blue Front Cafe, because of me. Das Blue Front Café, damals wie heute, ist die Heimat des Bentonia Blues. Wenn du nach Bentonia kommst und nach dem Bentonia Blues suchst, kommst du in das Blue Front. Entweder bin ich bereits hier oder ich komme. That's why I say one of my logos, Blue Front Cafe, home of the Bentonia Blues. Vor dem Blue Front der erwähnte Mississippi Blues Trail Marker. You're right. That was done 2 or 3 years ago. 2007. Der Teufel ist eine Metapher und Jimmy Duck Holmes geht jeden Sonntag in die Kirche. Oh yeah. Natürlich. My pastor is very supportive in what I do. He loves it. He loves it. All I do is tell a story with a guitar. Sein Pfarrer unterstütze ihn und er liebt, was er macht. Der Pfarrer sagt, er, Holmes, erzähle nur eine Geschichte mit Gitarre. Keine Teufelsmusik. Holmes glaubt an Gott. 100%. 100%. Long. Looked up on the boat. Es ist früher Nachmittag. Vier Besucher sind gekommen. Vier Männer aus Portland, Oregon. 3800 Kilometer. Sie bitten Holmes, ein, zwei Songs zu spielen. Mit elektrischem Verstärker. Er spielt ein, zwei Songs. Einen eigenen. Und dies gibt James' Nummer, Hard Time Killing Floor. Tour durch Mississippi sind begeistert. Wenig weg vom Blue Front, Wilson Street, Ecke Highway 49, steht auf einer Lichtung der Bluesmarker für Nehemiah Skip James. Östlich von Bentonia, 3 Kilometer vielleicht, steht der Marker für Jack Owens. Owens, der Farmer, geboren 1904 oder 1906, hatte Mississippi bis 1988 tatsächlich nie verlassen. Das letzte Mal, dass Owens beim Bentonia Blues Festival im Blue Front aufgetreten war, war 1996, einige Monate vor seinem Tod. An den Wänden des Blue Front hängen gelbe Fotos von anderen, die schon lange tot sind. Die Musikbox ist zerkratzt, die Theke lang, die Aschenbecher selten ausgeleert. Es soll Zeiten gegeben haben, da konnte man keinen Stein in Bentonia wegwerfen, ohne einen Juke-Joint zu treffen. Das Blue Front ist noch da und Jimmy Duck Holmes spielt den Bentonia-Style-Blues. Some people don't like country and western. Some people don't like bluegrass. Some people don't like blues. Some people don't like rap. Some people don't like hip-hop. That's life. Manche Leute mögen keinen Country und Western, manche mögen kein Bluegrass, manche mögen keinen Blues, manche mögen keinen Rap, manche mögen keinen Hip-Hop. So ist das Leben. So ist das Leben. Wilson. Wake up, woman. Please don't sleep so sound. You know what you told me when you first laid down. Wake up early in the morning. Please don't make me wait. Wake up early in the morning. Please don't make me wait. You got something I want. Please don't make me wait. Roll me, please don't let me go. Roll me, please don't let me go. Where you make me feel, nobody ever knows. Sie hörten den Blues zur Nacht, Jimmy Duck Holmes und das Blue Front Café in Bentonia, Mississippi. Am Mikrofon war Knut Benzner. Said if I was a catfish, swimming in a deep blue sea, I have all. Baby, couldn't see nobody. Heard the big, big bang bang. Heard the big, big bang bang. Deutschlandfunk. Zwei